Hallo, willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Und ich bin Fleming. Ja, willkommen zurück. Ja, zweite Folge. Genau. Hat ja das letzte Mal gut geklappt? Ja, ja. Würde ich eigentlich auch sagen. Also wir haben diesmal ein etwas volleres Programm für euch. Zuerst werden wir gucken, was wir in den letzten zwei Wochen seit der letzten Folge hier im Programm hatten. Mhm. Wir werden darüber ein bisschen sprechen. Dann schauen wir uns mal wieder an, was das nächste Mal läuft. Das sind Momo und Russian Ark schon mal jetzt vorausgeschickt. Und dann wollen wir uns außerdem mit einer weiteren neuen Rubrik beschäftigen. Genau, und zwar, was wir ansonsten so gesehen haben. Also alles, was wir quasi zwischen den Folgen so durch unsere Synapsen gejagt haben, wollten wir hier ein bisschen auseinandernehmen. Genau. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an mit... Out of the Past war letzte Woche Dienstag und hast du leider nicht gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen, leider. Ja, ich war da, war ganz toll, also war eine wunderschöne Kopie, das Einzige. Wir haben ja schon das letzte Mal über die Untertitel gesprochen bei Wendy und Lucy. Das war hier nochmal wesentlich extremer. Die haben nämlich die Untertitel ungefähr in die Mitte des Bildes platziert. Oh, dann wahrscheinlich auch weiße Untertitel, ne? Weiße Untertitel, ja, in einem Schwarz-Weiß-Film. Ja, auch noch Film Noir, ne? Also kann ich mir vorstellen, wie unschön das ist. Richtig unschön, ja. Aber der Film an sich war wirklich großartig. Also ja. Das ist schade, dass ich jetzt noch keinen hier habe, mit dem ich drüber reden kann, weil allein über diesen Film zu reden ist ein bisschen mühselig, weil ich auch nicht den ganzen Plot jetzt spoilern möchte. Mhm. Das ist ein typischer Noir-Film, der sich so in Twists und Turns bewegt. Was total auffällig ist, ist, dass der Film überhaupt nicht anfängt wie ein Noir-Film. Also total in Sonnenlicht getauchte Landschaft. Mhm. So eine amerikanische Kleinstadt, wo Robert Mitchum sich als sein Jeff Bailey da als Tankwart quasi eine neue Zukunft aufbauen will. Und dann schon ziemlich bald mit seiner neuen Freundin noch einen Tisch machen muss, weil sonst schließlich der Typ da war, um ihn abzuholen. Und dann muss er eben seine ganze Vergangenheit ausbreiten. Ah, okay. Und das ist dann also auch der Zeitaspekt. Ja, vor allem, dass er eben als zwei Menschen quasi lebt, also als Jeff Bailey und dann als Jeff Markham, was seine richtige Identität ist. Jetzt spoilst du. Nein, das ist schon in den ersten 30 Minuten ungefähr. Markham ist ja auch so ein sprechender Name, also er ist quasi gezeichnet von der Vergangenheit. Okay. Und vielleicht eins noch, was halt im zweiten Teil dann super spannend wird, er lernt dann so eine Frau kennen, die Mita heißt, allerdings wirklich geschrieben wie Meta. Mhm. Und die ganze zweite Hälfte des Films ist auch wirklich so eine Art Film über Noir-Film an sich. Also der Film wird dann total selbstbewusst und macht im Grunde so eine Metanarrative auf. Ja, das ist ultra spannend, aber wie gesagt, wenn keiner da ist, ist es langweilig. Weil wenn ihr irgendwelche Kommentare dazu habt, auch gerne drüber reden würdet, würde ich echt wahnsinnig gern. Dann schickt eine Mail, schickt eine Voicemail und machen wir. Nochmal zur Erinnerung, wohin sollen wir das schicken? An blickkontakt.pb@live.de. Genau. Gut, aber dann können wir ja vielleicht jetzt direkt zum zweiten Film übergehen, der seit der letzten Folge bei uns im Programm war, nämlich The Virgin Suicides. Ja, haben wir jetzt gerade gesehen, vor 40, 50 Minuten. Ungefähr, ja. Bin von dem Erlebnis noch ein bisschen gezeichnet. Na gut, übertrieben, aber Ja, machst du ihn nur du kanntest ihn noch nicht. Ja, nee, ich kannte den noch nicht. Ja, ich fand ihn sehr schön, den Film. Ich fand, das war ein sehr, sehr eindringlicher und sehr bewegender Film. Ja, also ich fand es auch super, den mal auf Film zu sehen. Also ich kannte den auch nur auf DVD bisher. Mhm. Der hat ja auch so richtig schöne, so erdige, braun, rötlich, gelbe Töne. Versucht so ein bisschen das Erlebnis eines Super-8-Films irgendwie greifbar zu machen, ohne die Ästhetik aufzugreifen von Super 8, finde ich. Ja, also, das trifft es. Die Bilder sind irgendwie so gleichzeitig total zerbrechlich, aber andererseits eben auch potent. Das lässt dann aber auch die 70er wieder aufleben, so dadurch. Ne? Das ist auch so ein atmosphärisches Mittel, um eben die Zeit, in der das spielt, 25 Jahre später wieder erlebbar zu machen. Ja, also auch so viele visuelle Spielereien, die man so mit diesem Genre des heimlichen Rückblickfilms irgendwie auch verbinden würde. Diese Lensflares, wenn sie mit dem Auto vorbeifahren und diese Montagen, wo sie im Gras liegen und dann mit Splitscreen arbeiten. Aber andererseits ist der Film eben relativ dezent in seiner Ausstellung der Ära, finde ich. Also er übertreibt es nicht. Es ist kein so wie das bei Zurück in die Zukunft war jetzt, dass das irgendwie das so exponiert. Ja, es ist alles wirklich ziemlich detailliert angeordnet auch, aber halt nicht wie das bei einem Wes Anderson-Film wäre, dass alles so von der Tiefe auch erkennbar wäre, sondern dann steht halt mal so ein Kiss-Album irgendwie angelehnt in der Ecke, du hast eben hier die Frisuren aus der Zeit und die Klamotten, aber das wirkt alles nicht wie ein Kostümfilm. Ja, nicht, genau, das stimmt. Es ist schwer zu erklären, es ist schon erkennbar. Aber es wirkt authentisch. Ja. Das ist, glaube ich, das. Teilweise sind eben die Klamotten auch so wahnwitzig, aber eben eingebettet in so ein Matter-of-Fact-Geschehen halt, dass es wieder glaubwürdig ist. Ja, das war Sofia Coppolas Regiedebüt auch, ne? Ja, das war ja, der erste Film. Noch mit totaler familiärer Beteiligung natürlich. Ja, klar. Produziert von Zoetrope. Trotzdem große Leistung, finde ich. Also. Ja, ich meine, der hat damals auch so relativ positive Kritiken bekommen, aber nicht nur. Also es war auch teilweise ein bisschen gemixt. Der Film ist eben ein bisschen sehr verspielt auch. Also, ja, passt, aber es ist eben kein verspieltes Thema. Ja, der passt sich halt also einerseits zwar schon so in diesen Independent-Film aus der Zeit ein, aber andererseits schon mit einem ziemlich klaren Auge. Also mit einem Blick für Charaktere auch. Mhm. Und was hier schon ist, was dann in Lost in Translation nochmal viel mehr auf die Spitze getrieben wird und in den anderen Filmen, ist also einerseits eine Sympathie für die Charaktere, aber andererseits für den Zuschauer eine ziemlich starke Distanz. Du hast ja zum Beispiel während des Films keine Ahnung, welcher dieser Jungen eigentlich dem Erzähler entspricht. Ja, das stimmt. Das habe ich dann schon mehrere Male versucht rauszukriegen. Ich kann es hier nicht sagen. Nee, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, aber das stimmt. Ja, das wird nicht eindeutig deutlich. Das schafft schon mal Distanz. Und dann gibt es noch Interview-Segmente mit diesem Trip als Erwachsenen. Mhm. Lustigerweise gespielt von Michael Paré, diesem einzigen Action-Darsteller. Der passt irgendwie ziemlich gut da rein. Mhm. Das schafft auch wieder Distanz, weil das halt auch so ein bisschen Authentizität quasi so vorheuchelt. Aber andererseits erfährst du nichts von seinen Schilderungen. Ja, es ist irgendwie gleichzeitig nah und fern. Das ist spannend. Ja, das entspricht halt auch irgendwie Erinnerungen, wie Erinnerungen so sind. Also einerseits ist es so, als wäre man direkt da, wenn man sich wieder rückbesinnt. Aber andererseits ist es halt irgendwie distanziert, ja. Ja, weil Erinnerungen natürlich auch immer von der Gegenwart gefärbt sind. Klar, und das ist sowieso, was ich in dem Film ganz stark finde, ist diesen Erinnerungsaspekt, dass es ja auch irgendwie zwar linear ist, aber ja nicht irgendwie in der Chronologie so, dass man das irgendwie, dass man jetzt die Zeit, die vergeht, nachvollziehen könnte. Mhm. Das ist letztendlich irgendwie ein Jahr, das da geschildert wird, ne? Und es ist schwer nachzuvollziehen, was passiert zeitlich. Ja. Ja, es ist wirklich mehr wie eine Erinnerung, die sich irgendwie so lose zusammensetzt zu einem Sommer. Da könnten auch andere Sommer mit drin sein, vielleicht fragmentarisch. Aber das trifft auch wieder so ein bisschen diesen 8mm Heimkino-Aspekt, wo du einfach so verschiedene Filme einlegst und guckst, was denn dabei rauskommt. Da ergibt sich auch ein völlig anderes Bild als das, was ursprünglich mal da war. Ja. Ja, das ist so die Quintessenz. So ein sehr schönes schauspielerische. Sehr schöne Schauspieler. Also. Okay. Weil ich meinte jetzt wirklich. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich wollte eigentlich Performance sagen, aber mir ist kein deutsches Wort zur Performance eingefallen. Leistung, darstellerische Leistung. Ja, das klingt immer so geschwollen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, also sogar Danny DeVito ist mal wieder, der ist eigentlich in Nebenrollen immer ganz ausgezeichnet. Ja, er ist mir ja nicht mal aufgefallen, also dass er das ist. Das. Ja, DeVito und James Woods ist großartig in dem Film, wusste eigentlich, der macht viel zu wenig. Das ist immer großartig, aber das ist auch so eine Rolle, wo er selbst ein bisschen aus der Rolle fällt eigentlich. Mhm. Obwohl er hat schon oft exzentrische Rollen, aber keine, die so geerdet sind irgendwie in so einem familiären Kontext. Mhm. Jedenfalls fällt mir jetzt nicht so viel ein. Nee, mir auch nicht. Ja, aber man kann, ich denke, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, ich denke schon, dass der Film zeitreisetechnisch echt was macht. Also es ist ja diese Erinnerung, diese Rückbesinnung, aber gleichzeitig keine nostalgische Rückbesinnung in die Zeit. Ne? Es gibt zwar eine Nostalgie, aber die ist halt wirklich mehr auf der reinen popkulturellen Oberfläche eigentlich. Ja, die ist nicht irgendwie Kernelement dessen, was man jetzt damit rausnimmt. Also eigentlich ist das, was der Film letztlich aussagt, ja irgendwie zeitlos. Ja, also die Nostalgie ist mehr so der Gloss, würde ich mal sagen, der auf dem Film oben so mitschwimmt in den Bildern, die du aufnimmst. Aber wenn du tiefer in die Erzählung eintauchst, dann verschwindet das eigentlich ziemlich schnell. Da tritt dann sofort dieses Mysterium ein. Ja. Ich meine, das kennt eigentlich wahrscheinlich jeder, dass man auch irgendwie Erinnerungen an Menschen hat aus der Jugend oder so. Oder aus der Kindheit bei uns wahrscheinlich eher, die man vielleicht gerne gekannt hätte. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es niemals dazu gekommen. Und das ist auch schon wieder so ein Puzzle, das man selbst nicht zusammensetzen kann. Nee, auch wenn es nicht ganz so dramatisch ist, aber das trifft ziemlich ins Schwarze, was glaube ich. Ja, man kann nachvollziehen, was da in den Figuren der Jungen stattfindet. Ja, genau. Ja. Ich denke aber, über diesen nostalgischen Aspekt können wir jetzt zur nächsten Rubrik überleiten. Ja, also richtig. Thematisch. Weil wir haben ja beide noch zwei Filme gesehen, die sich auch mit den 60er Jahren auseinandersetzen. Also dieser, jeder ein, oder? Also noch jeder noch zwei ist zu viel. Also jeder von uns hat einen Film gesehen, der sich auch mit einer Rückschau auf ein anderes Jahrzehnt beschäftigt. Genau, nämlich bei beiden in den 60er Jahren. Und unsere neue Rubrik hieße dann, was haben wir so gesehen? Genau, was haben wir gesehen? Was ist los im Kino? Vielleicht muss ich kurz vorausschicken, bevor wir damit anfangen. Ich habe noch einen anderen Film gesehen. Mhm. Und zwar einen Film von Alexander Kluge. Der erste Langspielfilm von ihm, den ich gesehen habe. Der heißt Die Artisten in der Zirkuskoppel, ratlos. Und in etwa so hat der Film mich dann auch zurückgelassen. Ratlos? Vollkommen ratlos. Naja, nicht ganz. Ja, ja. Also ich kann schon sehen, worauf der Film hinaus will. Der fängt mit einer Nazi-Parade an, unterlegt mit einer spanischen Version von Yesterday. Okay, wollen wir auf das, was wir eigentlich besprechen wollten? Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Nazi-Paraden und Yesterday... Ich muss sagen, dass mir der Stil nicht so wahnsinnig gut gemundet hat. Also einfach, weil der Film sehr literarisch ist. Da werden immer wieder so philosophische Aphorismen eingestreut und es wird vorgelesen und Texttafeln werden eingeblendet. Das geht eben um so eine Zirkusartistin, die so einen völlig utopischen Zirkus aufziehen will. Unter anderem will sie Nashörner in die Zirkuskuppel hieven lassen. Mhm. Und das Ganze spiegelt einerseits den Stand der deutschen Filmindustrie zu der Zeit wieder und dann Deutschland als Gesellschaft. Das ist eigentlich wirklich mehr ein Film für dich, glaube ich. Okay, finde ich spannend. Ja, vielleicht. Mir da vielleicht mal angucken. Ja, vielleicht können wir da nochmal näher... bin ich dann nicht so ratlos. Ich würde nochmal näher drüber reden, aber... Ja. Wenn irgendjemand von euch was zu Kluge zu sagen hat und mir was empfehlen kann von seinen 50, 60 Filmen... Dann blickkontakt.pb@live.de. Ja, dann können wir jetzt auch gerne zu den anderen beiden kommen. Ja, genau. Soll ich mal anfangen? Also, ich war letzte Woche in Men in Black 3, der ja... auch diesmal sich mit Zeitreisen befasst und in das Jahr 1969 reist. Und das auch sehr, also die Filme sind ja generell, die ganze Reihe ist ja viel mit Humor angereichert und so sind auch die 60er dargestellt. Also es ist keine ernsthafte Zeitreise, es ist viel Witz drin. Man trifft Woody Allen, er ist kein Alien, er ist ein Undercover-Agent der Men in Black. Ich habe gehört, Andy Warhol trifft man auch. Nee, Andy Warhol meine ich auch. Andy Warhol. Ah, okay. Ja. Das ist nicht ganz das Gleiche. Nee, ist überhaupt nicht eigentlich. Aber ja, beide mit W, aber ja, an anderen richtig. Seiten ja, völlig, des Namens. Völlig andere. Okay, Andy Warhol war gemeint, taucht auf. Man trifft auch Woody Woodpecker, habe ich gehört. Ja, es taucht eigentlich, es ist viel witzig. Ich meine, auch die ganze Black Power-Bewegung taucht auf, aber völlig, völlig verballhornt alles. Und dadurch auch irgendwie, also... ja, fast ein bisschen, es ist ziemlich schamlos teilweise der Film, aber es ist halt nett und es macht Spaß, den zu sehen. Aber ich finde, er ist ekliger als die ersten beiden Teile. Also er ist irgendwie, nachher klappt dem Bösen noch das Gesicht so auf. Also ich kenne nur den ersten Teil und den habe ich zuletzt gesehen, als ich 12 war. Ja, ich habe ihn zuletzt gesehen, neulich auf Kabel 1. Ja. Naja, aber ja, mag man oder mag man nicht. Den ersten mochte ich damals gerne, vom zweiten habe ich nicht allzu Gutes gehört, aber... Den mochte ich auch, also es ist halt, wenn das der eigene Humor ist, der man findet die witzig oder halt nicht. Und ja, so, was hast du gesehen? Ich habe den neuen Wes Anderson-Film gesehen, Moonrise Kingdom. Das ist ganz interessant, weil wir gerade über Virgin Suicides geredet haben, weil... der lässt natürlich zu keiner Sekunde Subtilität walten, was seine Ausstattung angeht und seine Kostüme, sein Set-Design und seine Dekors und so weiter. Wes Anderson steckt ja wirklich alles randvoll mit irgendwelchen Dingen, mit alten Plattenspielern und mit 60er Jahre Peripheralia, bis der Arzt kommt. Ne? Ja. Und das funktioniert in diesem Film wieder großartig. Darjeeling Limited war mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Sind ein bisschen beladen. Ja, vor allem, weil es dann eben auch, du hast drei Hauptcharaktere, die auch alle irgendwie zum Zug kommen müssen und das sind alles so introspektive Geschichten mit lebensändernden Ereignissen und so weiter, dazu noch in Indien, das Ganze ist alles ein bisschen esoterisch angehaucht. Ja. Wirklich ein bisschen so, wie es ihm oft vorgeworfen wird, dass das ein bisschen zu sehr selbst eigennützig wird. Also sein Manierismus ist da ein bisschen zu sehr rausgekommen. Aber das ist in dem Film wieder völlig anders. Also vielleicht hat ihm Fantastic Mr. Fox auch einfach so eine Frischzellenkur verpasst. Also das Tolle an Moonrise Kingdom ist, dass es eine sehr simple Geschichte ist. Es geht halt um diese beiden verliebten Kinder, Sam und Susie, die beschließen zu flüchten. Also Sam ist bei den Scouts, also ein Pfadfinder. Ja. Edward Norton spielt diesen Scoutmaster, der die alle wieder zusammentrommeln muss. Das ist eine großartige Performance. Ja, Edward Norton ist ja sowieso klasse. Ja, den hätten sie mal für den Yogi Bear Film besetzen sollen, aber das ist vielleicht auch was geworden. Ja, ansonsten Bill Murray und Bruce Willis, auch in ganz tollen, sehr kleinen Rollen einfach. Mhm. Also klein, aber eben ziemlich wuchtig. Ja. Das sind eben einfach Charakterdarsteller, die auch so benutzt werden. Das ist ja ohnehin die Nische, die Bill Murray halt für sich gefunden hat in den letzten 10, 15 Jahren oder so. Und ja, ist also ein ganz toller Film, auf 16mm gedreht. Merkt man auch in diesen schönen braunen, rot, gelb, orangetönen. Leider digital gesehen nur. Also der läuft auch momentan, soweit ich gesehen habe, nur digital. Da würde ich auch noch kurz eine kleine Geschichte zu erzählen. Eigentlich ist es keine Geschichte, es ist nur eine Bemerkung oder was mir aufgefallen ist. Hast du das schon mal erlebt, dass digitale Filme gar nicht gecached sind? Ich glaube nicht. Ich habe den in Bochum gesehen. Muss ja nicht sagen, wo. Will ja niemanden irgendwie auf die Füße treten oder so. Mhm. Aber die haben den Film nicht gecached. Also der Vorhang war völlig auf. Und dann hast du natürlich bei digital dann drei verschiedene Grautöne, die den Film einrahmen. Und das sieht furchtbar aus und lenkt furchtbar ab. Ansonsten muss ich sagen, die Farben waren wirklich richtig gut repräsentiert. Das kann digital ja auch wirklich ziemlich gut. Mhm. Aber es war eben so gut wie keine Tiefenschärfe da. Das mag auch daran liegen, dass das eben 16 mm sind. Aber es ist also wirklich relativ flach und nach hinten verschwimmt es sehr leicht. Was halt gerade bei dem Film, der ausnahmsweise vielleicht sogar von 3D profitiert hätte oder sogar wirklich nach hinten hin, alles so dermaßen zugestellt ist mit Dingen. Ja, es ist wie eine Rumpelkammer und dann, wenn du nur flach drauf guckst. Ja, das war ein bisschen schade. Aber ansonsten auch ein ganz toller 60er-Jahre-Soundtrack. Nicht mal 60er Jahre, da war ganz viel Hank Williams drin und französische Chansons und so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ihm wird ja mal vorgeworfen, er sei eigentlich nur so ein Hipster. Und ich weiß nicht, was das heißen soll, nur so ein Hipster. Ich meine, das trifft dann wirklich auf sehr viele Regisseure zu, auf jüngere Regisseure. Mhm. Und da habe ich auch er macht eben sein Ding und ich mag die Filme. Und im Gegensatz zu jemandem wie Tim Burton ist es für mich halt auch noch nicht müde geworden, weil er immer wieder Variationsweisen findet. Weil was Neues kommt, ja. Stoffe findet, die seiner Inszenierungswut entsprechen. Mhm. Praktisch. Ich fand's großartig. Das wäre schön. Ja. Das wären so das, was wir gesehen haben. Ja, ich hab noch vor gar nicht allzu langer Zeit 21 Jump Street gesehen, aber den kriegen wir hier thematisch jetzt nicht untergebracht. Ja, macht ja nichts. Ja, ist aber nicht nur so wirklich, ist aber auch wirklich witzig, ne? Also es ist, also ich weiß nicht, wie nah es am Original ist, aber es ist letztendlich kommt es so rüber wie American Pie, nur dass da mit Waffen rumgeschossen wird. Also ungefähr so auch ist die das Niveau der Witze, aber er hat Spaß gemacht. Aber das Beste an dem Film fand ich den Gastauftritt von Johnny Depp. Ja, war sein bester Auftritt in einem Film seit, ich will nicht sagen seit Jahren, aber doch. Das war auch richtig schön, es waren ungefähr 3 Minuten und dann, Ja, ich mochte den Trailer sehr gerne, muss ich sagen. Obwohl im Trailer sind auch die besten Witze schon drin. Also es ist, wie bei vielen solchen Filmen, ist leider dann die Trailerwut wieder dazu gekommen, dass der Rest vom Film irgendwie nur noch Füller für die Trailer-Szenen wird. So, ich habe auch so eine gewisse Affinität zur Serie, zumindest zur ersten Staffel oder zu den ersten beiden Staffeln. Nachher wird es auch ziemlich schnell müde. Ja, ich habe die nicht gesehen, die Serie, ich kenne die nicht. Also als 80er Jahre Zeitkapsel ist die wirklich ziemlich nett. Also kann man sich mal ansehen. Aber auch wirklich nur bis zur zweiten oder maximal dritten Staffel. Dann läuft sich das alles ziemlich tot, wenn Johnny Depp nachher ausscheidet und durch Richard Grieco ersetzt wird. Ja. Ist sowieso eigentlich Schluss. Oha. Egal. Naja, Banane. Gut. Serien machen wir hier eigentlich nicht. Nee, Serien, das können wir vielleicht mal auch mal dann könnten wir eigentlich Special machen, aber. Weil viele Serien ja auf einer sehr cinematischen Ebene mittlerweile auch agieren. Ja. Ja. Deswegen wird das gar nicht mal so dumm, vielleicht das mal mit ins Boot zu holen. Vielleicht wirklich mal bei einer Verfilmung einer Serie oder dergleichen, dass wir da mal vielleicht die Serienlandschaft mal ein bisschen erkunden. Aber können wir mal bei Zeiten uns überlegen, ob wir da auch noch eine Rubrik zu machen. Ja. Können wir ja mal fragen, was halten denn unsere Hörer davon? Ja, und auch generell, was ihr davon halten würdet, wenn wir mehr Rubriken einführen, dann müssten wir natürlich auch entsprechend länger werden als Podcast. Ja. Aber prinzipiell würden wir gerne schon ein bisschen wachsen und mehr mit reinnehmen und uns vielleicht erstmal auf 1 Stunde oder so einpendeln. Aber ja, Stunde ist, also das ist schon viel. Aber wenn wir so eine Dreiviertelstunde, 40 Minuten, je nachdem und auch nicht auf eine Zeit genau festlegen, aber so halt irgendwie, dass es hörbar ist, aber nicht zu kurz. Ja, ich sag mal, wir richten uns dann auch wirklich ganz nach dem Bedarf. Ja, dann aber ist ja eigentlich auch ein gutes Segway jetzt vielleicht, mal in diese Podcast-Corner zu kommen, die wir noch machen wollen. Ja. Das ist so ein bisschen die Metanarrative des Podcasts hier, weil das ist ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen und wir kämpfen immer noch ein bisschen mit der Technik und mit dem Format. Das ist halt so ein bisschen wie der Pilot und die ersten paar Folgen von der TV-Serie. Ja, das kann man, glaube ich, gut vergleichen, ja. Da hat sich ja auch noch alles nicht so gefunden. Das ist halt mehr gut. Das ist vielleicht mehr so, als hätte irgendwie einen Piloten zu einer richtigen TV-Serie mit einer alten, abgenudelten VHS-Kamera und 5 Freunden, keine Ahnung, von einem Film haben irgendwie. Ja, so ungefähr ist das wohl hier auch zustande gekommen. Aber zumindest sollte man in dieser Folge jetzt schon so einen leichten Qualitätsboost bemerken. Hoffen wir zumindest. Hoffen wir. Aber schreibt uns, was ihr dazu meint, ob wir schon irgendwie uns verbessert haben. Oder wo wir dran arbeiten müssen. Ja, und immer raus mit Themen, mit Ideen, mit Resonanz natürlich, auch für die Sachen, über die wir hier reden, die Filme, alles darüber hinaus. Mhm. Und ja, dann hoffen wir, dass es gut weiterläuft. Ne? Also ich bin ja schon echt beeindruckt vom Ergebnis der letzten Folge. Also wir hatten ja, wie viele Hörer hatten wir? Ja, wir hatten jetzt an die 60 individuelle IPs, die die MP3 runtergeladen haben. Kann natürlich sein, dass 59 davon sich gesagt haben, das ist der größte Scheiß, den ich jemals gehört habe. Wir hoffen das nicht. Aber. Und mal 60 war meine Mutter. meine hat es auch gehört. Also. Ja, okay, dann haben wir vielleicht schon 2 von 58, die wieder einschalten. Aber trotzdem... Würde ich jetzt nicht versprechen. Ja, trotzdem sagen wir auf jeden Fall Danke für die es sich angehört haben. Ja, wir hoffen, ihr bleibt dran. Uns könnt ihr jetzt halt nicht nur bei uns auf der Seite runterladen oder streamen, sondern auch bei iTunes mittlerweile. Link findet ihr auch auf der Seite. Da könnt ihr das natürlich auch abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Genau. Die nächsten Folgen gibt es ja sogar wöchentlich, wie wir gerade entschieden haben. Ja, wir haben entschieden, wir machen nächste Woche gleich weiter. Und die Woche drauf auch. Und dann gucken wir, ob wir dann wieder die Woche drauf gleich wieder machen. Das sehen wir dann. Ne? Das hängt dann auch davon ab, wie das läuft. Mhm. Ja, kleiner Punkt vielleicht noch, will ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, auch nicht in jeder Folge oder so, aber weil wir es eben gerade eingerichtet haben, wenn ihr uns auf iTunes bezieht, wäre super nett, wenn ihr auch die Zeit vielleicht mal habt, uns da zu bewerten und vielleicht eine kleine Kritik zu schreiben oder so, wenn es nur ein paar Zeilen sind. Wenn es nur ein Satz ist. Das ist auch keine Eitelkeit von uns aus gesehen, aber das pusht den Podcast ungeheuer nach oben in diesen Rankings und kann dann eben auch Hörer jenseits der Paderborner Grenze erreichen, was uns sehr lieb wäre. Ja, das wäre schon klasse, ja. Ja, dann würde ich mal sagen, wir müssen an unserem Outro arbeiten. Ja, dass das alles ein bisschen flüssiger läuft. Ja, was denn, sagen wir euch denn jetzt zum Schluss noch Schönes? Ja, wir haben ja noch nicht die Filme von nächster Woche angekündigt. Ach ja, die Filme von nächster Woche, genau. Ja, also erstmal jetzt Sonntag geht's gleich weiter. Also die Filme von nächster Woche. Wer Sonntag in Paderborn ist, hat das Glück, um 13 Uhr die Chance zu bekommen, Momo zu sehen. Auch ein, zumindest das Buch ist ja echt ein Klassiker auf dem Gebiet von der Beschäftigung mit Zeit. Ne? Das Mädchen, das die Zeit rettet. Schöne Verfilmung. Ja, ich habe den nicht mehr gesehen seit Kindestagen und da mochte ich ihn nicht, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass die Protagonistin ein Mädchen war. Und als Kind findet man ein Mädchen ja eklig. Ich habe ihn mit 10 gesehen oder so. Ich fand ihn schön. Ich fand aber auch das Buch schön. Ja, das ist Momo. Das ist Momo. Dann Montag gleich geht es dann weiter mit Russian Ark. Ja, der ist wohl sehr spannend. Ich kenne ihn noch nicht. Hochgespannt. Der ist nämlich ein Experiment, in dem die gesamten 92 Minuten aus einer einzigen Einstellung bestehen, nämlich einer gigantisch langen Kamerafahrt, in der quasi eine Zeitreise gemacht wird durch 300 Jahre russische Geschichte. Mhm. Hochspannend. Können wir mehr zu erzählen, wenn wir es gesehen haben. Ja, und der Film ist digital gedreht. Wir zeigen ihn natürlich auf 35 mm, aber er ist digital entstanden. Das war, glaube ich, zu der Zeit, als der rauskam, ein bisschen kontrovers. Mhm. Also die Art und Weise, wie er aussieht, also bin ich darauf echt ultra gespannt, wie sich das äußert. Vor allem, wie denn, gut, ich weiß natürlich, wie digital entstandene Sachen auf Film aussehen, aber das ist auch von Film zu Film immer sehr unterschiedlich. Gut, aber darüber können wir dann genau was erzählen, wenn wir es gesehen haben, nächste Woche. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle wünschen wir euch erstmal wieder eine schöne Woche. Hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, und wir freuen uns auf euch und auf eure Kommentare. Wie gesagt, uns könnt ihr erstmal E-Mails schicken oder ihr könnt unsere Homepage besuchen. Genau. Ihr könnt unsere Homepage besuchen unter www.lichtblick-kino.de. Genau. Ja, und spart nicht mit Kritik. Also, egal ob gutes oder schlechtes, wir nehmen alles. Wir nehmen alles und sind dankbar für Feedback. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.